Kriege ich hin, in der Lautstärke muss ich reden ungefähr. In der Lautstärke muss ich reden. In nomine Patri. Das finde ich cool. Das heilige Evangelium. O Pater Noster. Kennst du das? Nein. Von der katholischen Kirche, da sitzen die Ministranten. Aber ist ein Pater Noster nicht das Ding, was so fährt? Ja, das auch, ja. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Diese, wo man so reinstehen kann. Wo immer fährt, wo nie anhält. Aufzug, wo man nicht das Stock wählt, sondern das fährt halt. Das heißt doch Pater Noster. Was ist ganz oben und ganz unten? Da ist das ist ganz verrückt, wenn du da drin stehen bleibst, dann stirbst, glaube ich. Weil das geht so, das fährt so und dann macht es oben so eine Biegung und dann fährt es andersrum wieder runter. Ah, ich habe gedacht, das klappt so zusammen, geht so rüber und dieses Zusammenklappen ist ein bisschen unangenehm natürlich. Also irgendwas muss es da oben machen. Ich glaube schon. Oder da sind schwarze Löcher da oben und Wurmlöcher und auf der anderen Seite kommt es wieder raus. Portale. Ja, auch verrückt, ja. Schön. Aber wo waren wir? Bei den Glöckchen von den Katholiken. Das jetzt, also da ist der Altar in der Mitte und rechts, ich glaube immer rechts, vielleicht auch manchmal links, da bin ich mir nicht so sicher, sitzen die auf solchen, da ist eine Stufe oder so ein Schemelchen, wo so gepolstert ist und da knien zwei drauf und die haben dann eine Glocke und die tun dann abwechselnd an bestimmten Stellen, dann ist eine hohe und eine tiefe und da sind so mehrere Glöckchen dran, also das finde ich mega nice und das glaubst du das Coolste am katholischen Gottesdienst. Also ich war, Henny und ich waren ja mit unseren Partnerinnen im Kloster zum Urlaub machen, da wo wir immer mit unserer Lebenshilfe-Freizeit normalerweise waren. Und da sind wir einmal auch in den katholischen Gottesdienst gegangen und da waren Henny und ich so geflasht von dem Pastor, der die Bibel küsst. Also irgendwie, der hält so seine Predigt und dann hebt er plötzlich, reißt er das so in die Höhe. Und küsst die Bibel. Das heilige Evangelium. Und dann küsst das so. Das singt so. Der permanent? Nee, das... Also jetzt machen die nicht, gell? Früher haben sie, glaube ich, alles im Singsang, auch die Predigt im Singsang, aber heutzutage sind, glaube ich, nur so die Adlibs werden gesungen. Der Rest ist nochmal... Das ist aus dem Hintergrund so... Ich war glaube, für die Firmenvorbereitung waren wir ein Wochenende im Kloster. Da sind wir auch in so eine Abendmesse gegangen und da war auch, da haben die so was vorgelesen, gesungen so und dann halt es ja und dann machen es so mehrere und du verstehst kein Wort mehr, aber es klingt irgendwie ganz nice so. Ja, ich finde. War halt Ambiente. Ambiente hoch 100, es war kalt. Ambiente war schön. Predigt war gut, es gab nichts auszusetzen, 3 von 5 Sternen. Die Predigt hat mich unterhalten, würde wiederkommen. 3 von 5 Sternen. 3 von 5 Sternen. Die deutsche Bewertung. Man ist immer alles perfekt, 4 Sterne. Da fragt man sich wirklich, was geht da denn ab? Was ist los mit den Leuten? 5 von 5 Fischis. Gibt's eigentlich Clipfish noch? Clipfish? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich da bewusst irgendwelche Videos angeguckt habe. Also, Clipfish und MyVideo und so Zeug. Ich glaube, MyVideo hat. Ist das nicht MySpace jetzt? Das kann sein. Also, MyVideo war ja so. War auch deutsch, oder? Ja. Die waren halt so. Schon gut, aber YouTube hat halt immer die Nase vorne gehabt, so, weil die halt zehnmal größer waren. Aber trotzdem hatte ich mal so eine Phase, wo ich von... Oh, Clipfish war ein deutsches Videoportal. Hey. War. Ersch. Ersch. Oh, das ist ein Krümel auf dem Ding. Erschien Juni 2006. Ich glaube, da gab es YouTube bestimmt schon 5 Jahre oder so. Na, ich glaube, YouTube gibt's auch seit... YouTube gibt's schon lange, aber ich glaube, Google hat's noch. Lass uns guessen, ja, okay, jetzt haben wir verloren, 2005. Dann war es nur ein Jahr später. Hätte ich gesagt, nämlich. Erschienen, da war es da. Ich hab. Schauen wir nochmal Video noch, bitte. Die letzten 20 Jahre habe ich so gar kein Gefühl, was eigentlich wann genau passiert ist. So, ich könnte nicht sagen, ja, manche sagen das ja immer in Videos so, ja, das ist ja wie in 2012 oder das Wort hat man noch 2013 verwendet oder sowas. Ja. Oder macht so ein Gag drüber wie. 2014 hat angerufen und möchte die Hose zurück. Möchte die Hose zurück. Und dann muss man überlegen, war das wirklich so 2014? Oh, das war doch vielleicht auch 2003. Das mit den und den, das war auch da, wo die Dings. Türme, ja. Wo das Flugzeug, nee, war das 2000. YouTube wann auf jeden Fall. Der Euro, wann ist der Euro? Wann kam der Euro? 2000. Oder 2002? 2001. 2000, 2001, das waren 2 Jahre oder so. Guck, das habe ich auch schon falsch getippt. Wow, wo steht jetzt dran? Wann wurde Euro in Deutschland eingeführt? Hier, war als Buch. 99? 2002 als Bargeld eingeführt. Was? Was gesagt, Alter? Ich hätte todsicher 2000 gesagt. 2 Jahre später. Als Buchgeld. Man konnte 3 Jahre lang damit buchen. Buchen. Was ist Buchgeld? Buchgeld. Stahlgeld. Ach Geld, so, wo es nicht gibt. Wo man nicht jemanden in die Hand geben kann. Wo man sagt, das gibt's, aber das gibt's gar nicht. Auf dem Papier. So wie eigentlich alles Geld heutzutage. Ist richtig, ja? Ja. Weil das Geld ist ja im Prinzip nur noch fiktiv. Ja. Das sind Zahlen auf einem Konto, die du halt hast. Und als Gegenstück für diese Zahl kriegst du ein Stück Papier und ein Stück Metall. Ja. Ja. Verrückt eigentlich, wenn man so mal drüber nachdenkt. Und es ist ja aus, wir brauchen so ein Jingle, so ein gefährliches Halbwissen, so reingespielt wird immer besser. Gefühlte Fakten. So in die Richtung. Aber ich meine, das, was an Kontoständen existiert, also das, was alle Leute so auf ihrem Konto haben und so, übersteigt die Anzahl, die es an Papier- und Metallstücken gibt, um einiges. Also wenn du quasi alles Geld, was auf Konten liegt, auszahlen würdest mit einem Schlag, könntest du es nicht ausbezahlen, weil es nicht so viel materiellen Wert gibt. Das glaube ich auch, ja. Und das ist schon verrückt irgendwie, weil wenn du früher so überlegst, die haben halt Taler gegen Kühe getauscht und die hatten halt das, die hatten nichts anderes. Es war das, was du hattest, hattest du. Und heutzutage kann sich halt dein Geld auch einfach auflösen. Ja, oder weniger wert werden. Ja. Das ist ja auch verrückt, das ist generell immer... Ja, man hat ja eine stetige Inflation. Ja, also aber das ist ja nur eine Zahl, die einem beschreibt, wie viel Geld weniger wert ist oder weniger Kaufkraft hat. Ja, weil halt die Preise steigen in einem gewissen Wert und das Geld bleibt halt gleich und dadurch ist weniger wert am Ende des Tages. Und im Endeffekt, wenn du Geld auf der Bank hast, machst du ja Geld kaputt, weil die Zinsen... die du bekommst, niedriger sind als die Inflation. Ja. Also die Preise steigen und du bekommst von der Bank weniger dafür, dass du es dort hast. Ja. Das heißt, ja. Weniger Geld. Weniger Moneten. Ja, man sagt, dass die Deutschen die schlechtesten und nicht schlechtesten auf jeden Fall keine guten Sparer sind im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Das finde ich auch. In anderen Ländern, da packt man es einfach in die Matratze rein und gut ist. Aber das ist das Gleiche, das ist egal. Ja, schon. Ob die das haben oder ob du das im Tresor drin hast. Naja, aber ich call me spießy, aber ich habe jetzt auch angefangen zu sparen. Nee, so Investment-Sachen und so mit anzuschauen. Sagt man ja, damit umgeht man so das Inflationsding. Ja. Mach ich jetzt auch. Damit. Im großen Stil. Ich bin jetzt eingestiegen, hab Google gekauft. Hast du ein Bruchstück lernen Google gekauft? Ich habe ganz Google gekauft. Ich hatte schon so viel Geld, ich wusste nicht, wohin damit. Und da hast du kurz Google gekauft? Ich habe Google gekauft, damit ich Geld nicht kaputt mache. Wie der Forrest Gump Apple gekauft hat. Richtig. Nee, der hat Apple gegründet. Nee, dem Apple-Gründer hat er das Logo vorgeschlagen. Nee, der hat es doch gekauft, den Bums, oder? Nein. Ich glaube, ich soll den Film nochmal angucken. Ja, ich auch. Das war früher mein Lieblingsfilm. Nee, meiner nicht. Meiner schon. Ein bisschen doch. Zu lang dafür. Das war mein Lieblingsfilm. Was ist jetzt los? Du musst dich rechtfertigen. Nee, das war nicht dein Lieblingsfilm. Nee. Dein Lieblingsfilm war doch Dirty Dancing. Das hast du mir mal erzählt, so beiläufig. Aber manchmal denke ich das wirklich bei Leuten, dass die mir mal was erzählt haben und dann sagen sie irgendwann, ah nee. Das ist übrigens mein Lieblingsblablabla. Und dann denke ich so, ja, schon nicht mal vor 7 Jahren ungefähr gesagt, dass was ganz anderes ist. Und du sagst, du kannst dich nicht an so Daten erinnern, so 2015. Aber es ja, das war jetzt auch ein Beispiel. Ich weiß natürlich in meinem Kopf auch nur grob, da habe ich das schon mal gehört oder habe ich das schon mal gehört. Aber das kommt, glaube ich, gut, wenn du das einfach souverän sagst. So. Nee, einfach das mal behauptet. Das hast du schon. Seit wie lange habe ich jetzt schon mein Auto? Ja, 2005, oder? Das sagst du einfach so ganz souverän. Und denkt der andere, ja, das stimmt. Das kommt hin. Oder einfach falsche Fakten im Mund legen. Du hast doch gesagt, je souveräner du sie sagst. Ich bin mir sicher, dass du das gesagt hast. Du hast doch gesagt, hier, ja, jetzt fällt mir nichts ein. Jetzt fällt dir nichts mehr ein. Ich wollte vorher schon eine Anmoderation machen. Das ist der Mann doch gar. Nee, jetzt, ja, jetzt macht er. Und damit herzlich willkommen hier zu Castes und Gruso, dem Podcast für Gestrandete, dem Wissenschaftspodcast eures Vertrauens. Merkst du, wo wir sind? Damit wir nicht lang suchen müssen. 12. 12. War wichtig, dass sie es jetzt hier sagen. 12. Ja, wie geht's dir, Willi? Ja, ganz gut. Alles gut. Und selber? Auch. Muss ja. Oh, der VfB. Oh, der VfB. Oh, der VfB. Oh, du und du. Und du. Falsch. Nee, also mir geht's gut. Mir geht's richtig räudig. Echt jetzt? Mir tut jeder Muskel meines Körpers weh. Rücken fehlt am Montag. Alter, das hat mich zerstört, weil nächste Woche sind die großen Faschingsferien. Da findet's dann statt und dann macht man vorher und das macht Doppelte. Macht man vorher das krass Intervalltraining und das... Leute, ich sag's euch. So richtig... Nee, ja, im Betrieb ja. Also macht er immer so Kraftintervalle und dann macht man so Herz... Wie heißt das? Dinger, Kreislauf, ja. Herz-Kreislauf-Übungen. Ja. Da macht man ein bisschen für den Kopf, dass man so denken muss, während man aus einem Stepper geht, immer hoch, zack, zack, zack, zack, zack. Und dann kommt immer zwischendrin so zweimal was anderes, wo auch irgendeine Muskelpartie, aber nicht so krass. Und dann musst du das, irgendwann kommt ja nur noch zweimal das und dann links und rechts und so und dann musst du halt so mitdenken. Ja, und dann war einer zum ersten Mal dabei, habe ich gedacht, der kommt nie wieder. Weil erstens war es fucking anstrengend und zweitens ist der komplett nicht mitgekommen im Rhythmus. So. Der war komplett raus einfach, der hat der safe keinen Bock. Weißt du, wenn ihm niemand sagt, dass das eine Ausnahme war. Hat ihm jemand danach wenigstens? Ich hoffe es. Ich war es nicht, ich habe es nicht gesagt. Aber das hätte doch dein Duty sein können, das zu übernehmen und ihm... Ja. Das zu sagen. Eine Frau wäre fast umkippt. So krass war es. Die war auch zum ersten Mal dabei. Rücken wird crazy shit, Alter. Selbstmordkommando. Aber ich glaube, von außen sieht es richtig dumm aus. Da denkt man, das ist doch easy. Und drin, da ist Witz. Da rasseln die Leute, Alter. Da fallen sie rein. Das ist, glaube ich, echt schlimm. Da kann ich von drei Seiten reingucken, wie Leute Sport machen. Das ist richtig dumm eigentlich. Ja, das ist ja bei so modernen Fitnessstudien. Immer. Also Studien. Ich mache ein Studio, ich baue mehrere Studien. Stadien. Aber es heißt ja auch die Studie, also. Ja, und die Studien. Nicht, das sind auch mehrere Studien. Mehrere oder Studien haben wir. Studis. Studo. Da habe ich schon mehrere Studis drüber gelesen. Da habe ich schon mehrere Studenten drüber. Ja, und das spürst du jetzt heute noch. Also heute ist Mittwoch, Brücken für dich am Montag. Ich habe jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, tut's weh. Dann würde ich mal zum Proktor. Nee, einfach, weil die Oberschenkel so am Arsch sind. Holy fuck. Aber ich glaube, es tut mir gut. Ich glaube, sonst... Alter. Wenn ich manchmal so... Bewegung macht, dann knackt es richtig hier so. Das ist witzig, dass das eigentlich den Rücken fit machen soll, aber im Endeffekt macht es ihn ja kaputt gerade. Ja, nee, du musst ja die Muskulatur stärken. Und die ja, wie lange machst du das? Was? Das Rücken fit, das machst du jetzt schon seit 4 Jahren. Ja. 3 Jahren. Ja, man weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wann ist denn die Muskulatur so gestärkt, dass du sowas... Nee, so immer. Du musst immer use it or lose it, Willi. No pain, no gain. Aber irgendwann muss das dein Rücken aber sagen, ja, das kenne ich schon. So soll ich mich beugen, das ich weiß, wie es geht. Ich habe schon 5 Mark mal, komm, jetzt tue ich mal nicht weh heute. Ich glaube, irgendwann hat man es wirklich erreicht. Aber wann ist das denn? Nach 30 Jahren oder was? Kannst oder bist du mit 80 jetzt heidentot? Also. Ja, wird man nie wissen. Würde nie wissen, wenn es optimal ist. Ist das nicht unbefriedigend für dich? Nee, geht. Ich glaube, für den früheren Patrick vielleicht schon. Aber jetzt ist so, jetzt mache ich's, weil es mich fit hält. Ja, weil ich sonst glaube gar nichts machen würde. Okay. Also ich, ist ja auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm, ja. Aber. Ja, ich. mir muss es gefallen, weißt du? Alles kann nichts. Unterm Strich. Alles kann nichts. Alles kann nichts. Heute habe ich einen Twitter. Wie heißt denn das? Perlen. Twitter. Perle. Beitrag. Post. Twitter-Post gesehen. Ein Twitter-Tweet-Shirt. Ein Twitcherer gesehen. Da hat jemand gefragt, was die nervigsten Sprüche sind. Und ich glaube, wir haben seit dem Podcast bestimmt schon 10, 20 von denen gedroppt. Alles Mögliche war da jetzt schon dabei. Finde ich sehr gut. Und ich habe noch einen anderen gefunden, da hat jemand gefragt nach Insidern. Insider von Leuten, die in einem bestimmten Business arbeiten. Also okay. Man weiß ja, wenn man eine Weile in der Branche unterwegs ist, zum Beispiel irgendwie Gastronomie oder zum Beispiel an der Tankstelle, weiß man ja, irgendwann tun die immer wieder nur die Wurst neu belegen, aber lassen das Brötchen da und so. Und solche Sachen wollten sie halt wissen. Und seitdem fühle ich mich schlecht, weil ich immer aus den Gläsern vom Hotel getrunken habe. Das soll man eigentlich nicht draus trinken. Die so rumstehen im Zimmer. Die rumstehen mit einer Flasche Wasser. Werden die nicht gewaschen, oder? Werden gewaschen, aber anscheinend haben die Frauen an ihrem Wägelchen keinen extra Lumpen dafür. Die haben genau einen Lumpen für alles. Alter. Dann hat die Frau, die das geschrieben hat, gesagt, seitdem sie da arbeitet, nimmt sie in Urlaub immer so Sacrotan und Lappen mit, damit sie erstmal, weil du legst ja auch dein Handy auf den Nachttisch. Ja, Mann. Und da hat die halt auch den Klolappen genommen. Fuck it, Alter. Boah. Was soll denn das? Aber das ist anscheinend so. Ist anscheinend so. Das ist krass. Ja, hast du noch mehr so Fakten? Oh, ich habe brutal viele Fakten. Dann hauen wir noch was raus. Hätte ich mir die vorher aufschreiben müssen. Anscheinend, was noch drin stand, war, dass in so Supermärkten, wo innen drin so eine Käse- und Wurstfrische Abteilung, also an so einer Theke, da liegen ja manchmal gegenüber davon so offen so eingeschweißter Käse, wo aber auch so etikettiert ist, als kommt es von der frischen Theke. Ja. Anscheinend ist es manchmal, ich glaube nicht immer, aber ich glaube manchmal ist es so, also sie schreiben natürlich nicht dazu, ich schaffe bei Edeka und weiß es deswegen, aber vermutet es so. Also kann er vermuten, wo er herkommt, aber auf jeden Fall ist es wahr, weil er das halt so erlebt hat, dass das Käse ist, der dort nicht verkauft werden kann, der halt anfängt zu schimmeln. Dann schneidet man halt was von dem Rand weg und vakuumiert es ein und legt es dann dahin. Ah, okay. Was bei Käse, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Es aber gibt ja häufig so Schimmelkäse, das ist ja exquisit. Aber trotzdem riecht halt einen alten Käse, so. Einer, der halt rumsteht. Wem das nichts ausmacht, der kann das ja, muss ja nothing changen, ne? Ja, ich gucke mal, ob ich das finde. Aber man muss schon sagen, ich finde es gut, dass sie es immerhin noch versuchen zu verkaufen. Bevor es wegwirft. Ja, genau, nicht wegschmeißen einfach. Ja. Weil bevor es in einer abgeschlossenen Tonne landet, wo niemand mehr rankommt. Ja, das finde ich generell schlimm. Dass die Tonnen abgeschlossen sind. Nee, dass ganz viele Sachen nicht verkauft werden dürfen. Ja. Oder verschenkt werden dürfen. Es geht ja nicht. Die können Ware, zum Beispiel, wir waren einmal, ich glaube, im Supermarkt, da ist ja vorne diese komische Wühltheke. Manche haben manche haben eine Wühltheke, die ich nicht verstehe. Das sind einfach Produkte, die sind billiger, aber die stehen da. Ja, das heißt diese Auslauf-Dinge oder so. Das ist wie die Kasten. Das ist wie die, noch wie krasser. Wie der Quengelbereich quasi. Aber ich manchmal denke ich, das sind so Nischensachen, wo sich einfach niemand kauft und die wollen es los haben oder so. Nein, das kann schon aus sein. Aber das finde ich also gut in, ich glaube in Frankreich oder so ist, wo die Supermärkte mittlerweile per Gesetz dazu verpflichtet sind, das, was weggeschmissen werden würde, an Bedürftige und Einrichtungen rauszugeben. Ja. Kostenlos. Finde ich auch gut. Ja, finde ich super. Und wird in Deutschland, glaube ich, auch früher oder später versucht, umgesetzt zu werden. Weil ich meine, momentan ist ja wirklich also eine Katastrophe, dass Sachen nicht mehr verkauft werden dürfen, obwohl sie noch gut sind. Und dann dürfen sie nicht mehr verschenkt werden. Und dann werden sie weggeschmissen und die Mülltonnen werden abgeschlossen, dass nicht mal die Leute, die Containern gehen, daran kommen können. Aber ist gesetzlich so vorgeschrieben, oder? Das sind alles Gesetze, das ist alles so Gesundheitsvorschriften im Endeffekt. Also das, ich meine, du machst dich dann irgendwo gesetzlich, rechtlich angreifbar, wenn du abgelaufene Produkte verschenkst und derjenige eine Lebensmittelvergiftung deswegen bekommt, dann kann er dich anzeigen dafür, dass du es ihm geschenkt hast quasi. Aber ja. Ja, wir hatten es vorerst mit diesem... Irgendeine Lösung finden. So. Mit dem Ablaufdatum, wo wir uns gefragt haben, ob Zucker oder Salz oder Wasser überhaupt. Ja. Ich glaube, es ist immer drauf, es muss drauf. Ja. Wird vorgegeben, aber ich glaube, es kann nicht kaputt gehen. Ja, und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch so ein Mythos im Endeffekt. Ja. Also ich weiß, ich halte mich selber sehr dran, weil ich weil ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall ist halt ein abgelaufenes Produkt, das halt vielleicht schlecht geworden. Aber dein Körper merkt es, glaub. Ja, indem du einen richtig geil Brechdurchfall halt hast. So merkt es. Ist halt, Mensch. So merkt es. Muss ich halt vielleicht mal ein bisschen zurück. Sagst dir dann auch was. So, Kerle, das machst du jetzt nicht. Nee, aber im Endeffekt hüte ich mich eigentlich nur bei Produkten, wo es halt wirklich kritisch sein kann. Also alles, was so, was weiß ich, Eier, Milch und so, wo es halt wirklich, bei Eier kannst du halt so schnell irgendeine richtig krasse Scheiße holen. Aber ich glaube, man kann die Sachen alle ganz easy checken. Ja. Aber ich traue mich auch mal nicht. Ich lasse es auch mal. Bei Eiern gibt es ja diesen Trick, ins Wasser legen. Und wenn sie, glaube ich, oben schwimmen, sind sie schlecht. Wenn sie untergehen, sind sie noch gut. Oder andersrum. Eier haben generell viele Lifehacks, glaube ich. Ja, wenn sie es ganz schnell drehst. Und dann anhält. Und wenn es dann noch so dran drin nachwobbelt, dann ist es noch roh dann, und ansonsten ist es gekocht. Mir fällt noch eins ein. Wenn du es gegen die Wand wirfst und es platzt auf und läuft runter, dann war es roh. Ja, so kann man es auch testen. Dran klebt, dann ist al dente. Wenn es so zurückplonkt. Nee, ich glaube, das zerschellt auch. Zu weit. Ja, mir fällt noch eins ein. Aber es läuft nicht runter. Mir fällt noch eins ein. Es platzt einfach nur weg. So. Nee, ich glaube, das zerplatzt in sich wie so eine Wassermelone. Ich schaue ihn eigentlich fest, aber die macht so... Wie macht die? Nee, ich glaube, das war ein bisschen zu krass für Nei. genau, und zwar, wenn man, das fand ich sehr gut, wenn man im Callcenter anruft, weil man irgendwie aus beschwerdetechnischen Gründen, und man ist ja nicht, aus dem Grund ist man generell nicht freundlich, weil man regt sich aber was auf und will das auch irgendwie an eine Person auslassen, die eigentlich nichts dafür kann. Ich bin immer freundlich beim Callcenter. Aber wenn du das nett bist, dann sagt sie, ah ja, wegen dem Problem, okay, dann verbinde ich sie an die und die. Die schicken dich einfach nur die Warteschleife. Nee, die tun dich einfach an jemanden weiterverbinden, der direkt daneben sitzt. Der ist gleich hoch, aber dadurch, dass du neu verbunden wurdest, denkst du, du bist in Hierarchie-Ebene höher und bist deswegen automatisch freundlicher, weil du denkst, der hilft dir eh, aber der Erste wäre genauso bereit gewesen. Ja. Aber ganz oft, wenn du richtig pissig reagierst, dann schicken sie dich einfach auch nur in die Warteschleife. Aber das ist okay eigentlich. Und lassen dich da so 20 Minuten drin und dann gehen sie wieder ran. Ja. Aber ich bin wirklich immer nett. Ich bin immer richtig freundlich, auch wenn es mich so zur Weißglut bringt, das Problem. So beispielsweise der Fick-Scheiß-Laden Unity Media, wo du nie gescheites Internet eigentlich hast, mich da anruft, dann bin ich der freundlichste Typ auf der Welt, weil ich weiß, so komme ich eher an die Lösung vom Problem. Wenn ich die da anpisse und anmotze, dann kommt irgendein schlecht gelaunter Techniker zu mir und pisst mich genauso zurück an. Wenn ich aber voll freundlich bin und sage, ja, Leute. Die können den auch, den extra pissigen können die dann auch so gezielt die zu haben so, dir schicken. Die haben so zwei Knöpfe, entweder freundlicher Techniker oder pissiger Techniker. Ja. Der pissige Techniker ist so ein riesiger Knopf, wo sie mit der Handfläche draufhauen können. Der wird dann dafür bezahlt, erledigt, dass er pissig ist, ja, der erwartet von ihm. Der muss extra unfreundlich sein und extra so immer so, hätte ich auch selber machen können, das Problem. Wo war dann jetzt das Problem? Ha? Ja, genau, so richtig vorwurfsvoll immer so, ja, Entschuldigung, ich bin nicht schuld. Ja. Du bist schuld. Ich musste hierher fahren. Wieso kaputt? Geht, guck hier, geht. War, glaube ich, nicht gut, dass du direkt in die Schublade gesteckt hast. Es kann auch einer sein, der sagt, schauen Sie mal hier, das tut nicht. Sehen Sie dort, erblicken Sie dort, es ist nicht mehr von Funktion. Es ward nicht kaputt. Es ward nicht gebrochen. Eure Leitung. Ja, nee, also ich bin wirklich, ich würde es auch jedem empfehlen. Meine Mutter ist auch immer so super pissig bei Hotlines. Und ich sage jedes Mal, sei freundlich. Wenn du freundlich bist, kommst du viel eher an dein Ziel. Don't worry, be friendly. Und wenn du scheißfreundlich bist, das ist so die Stufe noch drüber. Ja. Richtig den reinreiben. Ja, am Telefon muss man sich ja eigentlich nur zur Hälfte Mühe geben. Man muss nur von der Stimme her rüberkommen. Die könnt komplett verzerrtes Gesicht haben, aber... Und Stressball in der Hand so drücken, Alter. Aber die Stimme muss den Rest machen. Ja. Easy peasy. Willst du noch eins? Komm, hau noch. Einen haben wir immer noch gefaktet. Und zwar ich finde es jetzt nicht mehr... Aber ich glaube, es war bei McDonald's auch gut, wenn ich das vorlesen soll. Ich glaube, es war die Eismaschine. Die wird jeden Tag bei McDonald's zerlegt und gereinigt. Deswegen ist sie kaputt. Ach so, ja, aber ich finde ja eigentlich gut, dass sie den jeden Tag reinigen. Schon. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht sagen, wir reinigen die, sondern immer sagen, die ist kaputt. Vielleicht ist sie halt auch häufig kaputt, einfach eine Scheißmaschine. Wenn sie geht, muss sie halt auch gleich wieder reinigen. Das ist richtig schlecht konzipierte Maschine. Oder beim Reinigen und Zerlegen checken die Leute nicht, wie man es wieder zusammensetzt und machen halt dann so. Ist kaputt. Kaputt. Okay, weil den Stock gekannt hast, noch eins. Okay. Bonus, kleiner raus. Bonus. Raus. Wenn du auch wieder in einem Laden, wenn du in einem Laden jemanden sagst, ja, können sie nicht doch im Lager nachgucken, ob sie noch eins von den schwarzen T-Shirts haben. Würde mich echt freuen so. Und dann geht er nach hinten, wartet kurz 3 Minuten, kommt wieder, sagt, ah, ist leider nichts da. Aber er weiß es genau, weil er hat es ja reingelegt. So. Wieso soll, wenn er es selber reingelegt hat, weiß er es eigentlich. Das ist so idiotisch, weil die ganzen Dinge sind ja auch digitalisiert mittlerweile. Ja. Die scannen ja alles, was sie reinkriegen im Normalfall. Und haben dann die Ansicht auf dem PC, wo sie gucken können, nö, ist nicht mehr auf Lager. Ja, haben sie noch eins? Was soll man machen? Soll jetzt nach hinten gehen und alle Kartons nochmal durchsuchen, ob vielleicht irgendwo aus Versehen eins mehr mitgeliefert wurde? So. Oder so runtergefallen ist. Ach, da ist ja noch eins. Gut, dass sie es gesagt haben. Was machen das schwarze T-Shirts bei den roten Miniröcken? Mensch, da haben sie aber Glück gehabt, Herr Schulze, dass sie nochmal nachgefragt haben. Ich hab den ganzen Karton durchgewühlt. Ich war 5 Stunden beschäftigt, ich habe das komplette Lager auf den Kopf gestellt. Ich habe noch eins gefunden. Ist aber S. Ah. Oh Mann. Ja, jetzt gefällt es mir gar nicht mehr. Ich brauch's doch nicht. Danke aber für die Mühe. Da will ich an die Decke gehen. Ich glaube auch, dass so Einzelhandelsleute ganz oft keinen Spaß an ihrem Leben haben oder an ihrem Job, sagen wir so. Wenn du so, was weiß ich, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich habe ein Dreivierteljahr beim Depot gearbeitet, an der Kasse und so. Und da ist halt ganz oft so Momente, wo du denkst, so, fickt euch doch einfach. Oh, ich glaube, den Namen hätte ich nicht sagen können im Zusammenhang mit dem Ort. Beim Depot? Ja. Nein, ich meine Gäste, so. Käufer, nicht der Laden war super, die hatten richtig, ich glaub, gerettet, richtig nette. Nee, ich meine, deswegen meine ich ja, die sind nicht glücklich, weil du so Kunden hast, die so 2 Minuten vor Ladenschluss reinlaufen und dann noch so eine Dreiviertelstunde brauchen oder so. Ja. Wir wurden dann teilweise angewiesen, nach Viertelstunde durften wir überziehen, die Leute wirklich rauszuschmeißen, zu sagen, so, jetzt an die Kasse oder gehen. Ich finde, da muss man auch Verständnis zeigen. Ja. Dann. Aber da gibt es ganz viele, die kein Verständnis zeigen, die dann reinkommen und sagen, ja, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt muss ich noch schnell das Geschenkle für meine Tochter kaufen. Und dann sagst du, ja, tut mir leid, hätten sie es halt vorgestern gekauft. Wir haben so. Auch den ganzen Tag gearbeitet. Wir sind auch hier den ganzen Tag gewesen. So. Das ist so, Leute, die so pissig werden, wenn man einen Artikel nicht hat oder so. Was erwarten die, weißt du? Ja, du bist schuld halt. Erwarten die, dass man alles hat, was die wollen, so, und dann musst du so herzhauen. Ich glaube, es kann richtig frustrierend sein, im Einzelhandel tätig zu sein. Aber ja. Aber hast du ein neues Video gesehen vom Held der Steine? Nee. Der redet 40 Minuten lang über den Einzelhandel, wie er dazu gekommen ist. Also er macht es, glaube ich, seit 6 Jahren oder so. Mhm. Das war dann 2014. Da war doch 2014. Ich weiß gar nicht, ob 6 Jahre waren. Merkel gewählt, oder? Und er erzählt auf jeden Fall, dass das gerade eigentlich, also er sagt auch vorher, dass seine Meinung in Deutschland wieder vereinigt. Weltmeister. Achso. Jetzt haben wir es da. 2014. 2014. 54, 74, 90, 2020. 2020 ist EM. Oh. Stimmt, das geht ja gar nicht alle 4 Jahre ein. Ja, was erzählt der Held der Steine? Der Held der Steine redet da dann drüber und zwar brutal interessant, weil er gemeint hat, welche Leute wollen noch in einen Elektro-Großhandel gehen? Ja. Und dann überlegt man sich ja, also ich selber habe für mich auch gesagt, ich bin entweder der Typ, der recherchiert vorher im Internet und kauft dann auch im Internet, sucht den günstigsten Preis, ordert sich's einfach, weiß, was er hat. Wenn ich in den Laden gehe, arbeiten da Leute, die keine Ahnung haben mehr von der Materie, die können dich null beraten, die können das höchstens googeln, das kannst du dann selber machen im Endeffekt. Schon. Außer du kommst natürlich in den Laden, da kann per Zufall jemand sein, der wirklich Ahnung hat, der das mit Leidenschaft macht. Aber der Zufall ist so gering. Sehr gering auf jeden Fall. So gering. Und dann hast du nicht mal einen guten Preis dort. Ja. Wieso sollte ich zu Saturn, Mediamarkt, was weiß ich was gehen? Schon. Ich mach mir ab und zu den Spaß, dass ich noch in Mediamarkt gehe. Und bei irgendwelchen Sachen, wo ich schon vorher mich informiert habe, nochmal beraten lasse, um zu sehen, was für eine Scheiße die mir teilweise erzählen. Also ich habe es bei zwei Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, beim Staubsaugerroboter bin ich vorher, also da wusste ich schon ganz genau, welchen ich nehme. Ja. Und habe nur noch drauf gewartet, bis der im Angebot mal ist. Und habe mich dann nochmal beraten lassen von dem Mediamarkt. Und der hat mir so eine Scheiße erzählt. Und das andere Mal, wo meine Mutter ein Handy wollte, da war ich auch echt, da habe ich eine Woche lang danach mit meiner Mutter nichts mehr geredet, weil ich sie übel beraten habe. Ich habe ihr alle Handys aufgezeigt, die es gerade zu dem Zeitpunkt gab, die gut sind, wo sie ihr passen würden, habe die verglichen miteinander, habe mir eine riesige Mühe gemacht. Und dann sagt sie zu mir, jetzt lass uns doch zum Mediamarkt fahren und eins kaufen schnell, lass uns doch das machen. Da habe ich gesagt, ich würde es nicht beim Mediamarkt kaufen, aber wenn du unbedingt sofort eins willst, dann gehen wir da halt hin, dann machen wir das kurz. Dann sind wir zum Mediamarkt gefahren und ich dachte eigentlich, sie nimmt das, was ich ihr vorgeschlagen habe. Und dann hat sie sich nochmal beraten lassen. Und da war ich echt dann, da war ich richtig sauer. Weil der hat ihr so eine Scheiße erzählt und sie ist halt technisch nicht versiert und hat sie ihm geglaubt. Einem muss er ja glauben. So. Und da war ich so enttäuscht, weil sie nicht mir geglaubt hat. Also sie hat dann im Endeffekt am Schluss dann doch das gekauft, was ich ihr empfohlen habe. Aber einfach nur, weil ich sie dann beiseite genommen habe und gesagt habe, so, der hat ihr jetzt das Ganze erzählt, das stimmt alles nicht. Ich habe simultan auf dem Handy alles nachrecherchiert, was er ihr erzählt hat. Dann habe ihr die Fakten gezeigt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Nimm das oder mach's nicht, ich gehe jetzt. Und dann habe ich so bin dann gegangen und sie hat das gekauft dann tatsächlich. Ne? Aber es war echt. Weil die Leute sind halt im Endeffekt ausgebildete Verkäufer, aber halt nicht spezialisiert in dem Bereich, in dem sie eingesetzt werden, ganz häufig. Ja. Also im Mediamarkt Backnang gibt es nur noch einen, dem ich vertrauen würde auf eine Beratung, das ist der in der Musikabteilung schafft. Weil der schafft da, glaube ich, seit. Wie lange schafft 25 der da noch? 20 Jahren. Weiß es nicht. Solche Leute muss halt halten. Der ist so super. Mein Vater schwört auf den. Ich habe mit dem auch schon so krasse Musikgespräche gehalten. So. Und aber irgendwie, wenn so neue Alben neu da sind, dann weiß er das immer sofort. Und dann gehst du rein und sagst, ich brauch die neue Shakira Scheibe. Und dann sagt, die habe ich heute Morgen schon ausgepackt. Warte, dahinter liegt sie. Da ist das Vinyl. Ist super gut, habe ich schon reingehört. Ist klasse, gefällt mir richtig gut. Nee, aber wäre auch geil, wenn das so redet. Der hat so einen Backenbart. Und ich feiere den Typ einfach. Der ist wirklich. Aber ich glaube, der wird die Musikabteilung im Mediamarkt ist ja mittlerweile voll eingestampft worden. Die ist ja im Endeffekt nicht mehr existierend. Und der wird jetzt immer in anderen Bereichen eingesetzt. Ist ein bisschen schade. Oh nein, das ist fies. Ist verbranntes Talent. Ja. Das ist dann auch blöd, wenn dann das nicht mehr machen kann, wo er am meisten Bock drauf hat. Vielleicht hat er auch nach der Zeit keinen Bock mehr auf Musik und will jetzt lieber Staubsauger, aber sonst wäre es echt schade. Ja, das kann schon sein. Wenn die sagen, wir machen ein zirkulierendes System. Jeder darf mal alles. Dann hast du ja irgendwann gar keine Beratung. Echt so. Wenn jeder mal alles darf, wenn ich mir so vorstelle, Leute in der Playstation-Abteilung, die keine Ahnung, die noch nie wissen, was eine Playstation ist oder so. Wenn die dich da beraten, sagen, ja, Moment mal, welches Spiel soll ich mir dann hier kaufen? Welches Spiel würden Sie empfehlen? Verkauft ihr Nintendo-Spiel? Ich habe noch nie gespielt, aber das sieht gut aus vom Cover her. Das würde ich Ihnen empfehlen. Was sagen Sie denn dazu? Und zeigt dir das nur so und du sagst ja oder nein? Ansonsten zeigt es einfach das Nächste. So. Alles vom Stapel. Das hier. Aber eigentlich wie beim Bäcker. Welcher Controller ist denn gut? Ach, Controller, was ist noch das? Was ist noch das? Wir haben der Pinge. Da muss ich jetzt erstmal meinen Kollegen fragen. Den hat vorher so ein Mädel gekauft. Den kann ich empfehlen. Den kann ich super empfehlen. Nee, also ich glaube auch, das ist leider schade. Weil es irgendwann so eine Monopolstellung wird, aber ich glaube, der normale Fachhandel stirbt einfach aus. Das war die Prognose vom großen Held. Das war interessant, auf jeden Fall interessant. Falls ihr es abchecken wollt, müsst ihr es googeln. Müsst ihr es neu googeln. Einmal Google aufmachen. Ich habe mal Google gefragt. Weißt du, was auch ein Spruch ist, ein Spruch, der gehatet wird? Was? Google ist dein Freund. Wird richtig gehatet. Das ist auch. Und 100 Mal habe ich auch zum Bleistift gelesen. Oh Gott. Nee, aber Google ist dein Freund. Das ist auch so ein Ding für mich, wenn man das so früher in Foren, mittlerweile manchmal auf Facebook oder so, wenn Leute was fragen und dann macht sich jemand die Mühe und nimmt dieses Google ist dein Freund, wo das dann so so vorgegoogelt wird, was du hättest googeln sollen. Warum antwortet der nicht gleich normal? Der braucht so 5 Schritte einfach Umweg, um das so zu erstellen. Um ihn so zu haten dafür, dass er die Frage stellt. Er könnte auch einfach die Antwort kurz schreiben. Aber nein, er macht dieses Google ist dein Freund-Ding, Alter. Da kann ich durchdrehen bei sowas. Ich habe das, glaube ich, aber mal gemacht. Google ist dein Freund, weil ich die Seite du cool fand. Du bist ein guter Mensch, Mann. Sorry. Ich bin nur ehrlich an der Stelle. Ich habe das safe schon. Aber ich glaube, mehr als zweimal nicht. Nee, ich verstehe das nicht. Außer Leute, die so schreiben, warum fragt man das hier und googelt's nicht kurz? Oh, sorry, das hast du im falschen Thread. Das gehört eher in die Waschmaschinenabteilung. Ich werde die Threads mal zusammenfügen. Ich bin hier Moderator. Ich schreib's mal dem Mod, das sind die Besten. Nee, die Moderatoren, die selber sich kommen. Da... Oh Gott. Zum Glück sind das hat hier nichts zu suchen gelöscht. Nee, die sind nicht ausgestorben. Ach, die haben es nur noch eine Nische. Nee. Ja, war es schon immer. Also ich glaube, in Mitte 2000er so... Oh, 2005 bis... Das war schon 2004. 4, 5, 6, so rum. Da bis 10, 11, da hatte es, glaube ich, schon so einen Peak. Da war das schon krass. So, da gab es Facebook noch nicht so richtig quick im Süden. Monster im Norden. ICQ in Russland. Knuddels überall und Habbo Hotel. Und in der Zeit... Da waren Foren, glaube ich. Was ist dein Lieblingsforum? Mein Lieblingsforum, das war damals das Drummerforum. Okay. Da habe ich mein Schlagzeug damals gekauft. Im Forum drin? Ja, da gab es so eine Abteilung, so ein Thread. Einen Faden, wo man ver- und ankaufen konnte, da hat jemand ein Schlagzeug verkauft. Frag mal die Leute, ob sie früher in Foren unterwegs waren. Ich glaube so nicht. Statistik-Dings. Ich glaube, unsere Hörerschaft ist generell ein bisschen jünger, als wir es sind. Ich glaube, wir waren schon Nachzügler in dem knapp, Bereich. Knapp, fast zu jung für Foren. Foren ist so ein, jetzt so ein Ü35-Ding, glaube ich. Das sind die Leute, die nicht in Facebook sind. Okay. Weißt du, ich meine? Mhm. Also die so ein bisschen zu alt für Facebook sind, die sind eher in Foren unterwegs, weil die das so kennen. Das war so denn ihr Social Media im Endeffekt. Die haben da... So getippelt. Ja, mit Leuten geredet, aber nicht mit allen, sondern nur mit den Eisenbahnfans und den Briefmarkenfans. Mit denen, die cool waren mit ihnen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich war das richtig. Da hattest du hattest so nicht alle, nicht auch das braune Pack und das linke Pack und was weiß ich, sondern du hattest so deine Briefmarkenkumpels, mit denen hast du über den großen, den blauen Lotus, wie heißt die blaue? Irgendwas blaue, Glocke. Blau. Pflanze. Eiche. Ich glaube, irgendeine Pflanze ist blau. Blauer. Ich weiß es nicht. Über die hat man da gefachsimmelt. Ach, die hätte ich doch gern. Postet hier eure Lieblingsbriefmarke. Bewerte die Briefmarke über dir. Was war die seltenste Briefmarke, die du jemals per Brief erhalten hast? Hier nur lustige Tiervideos. Off topic. Off topic. Off topic. Ich muss in ein ganz spezielles Forum gehen und da dann nur in die Off topic Ecke, um zu gucken, was Leute so von sich geben, die ganz speziell sind. Es gab auch so witzige Foren. Meine Schwester war früher relativ viel auf so Foren-Dingern unterwegs. Da gab es, glaube ich, eins, da hießen alle Bernd. Hä? Das war so ein Bernd-Forum. Bernd das Brot-Forum. Nee, die hießen alle nur Bernd. Was macht man da? Oh, einfach babbeln. Die hießen alle Bernd und haben sich über Dinge unterhalten, über die sich Bernds unterhalten. Das ist richtig speziell. So ein reines Bernd-Forum. Und dann gab es noch so ein Fake-Forum, das so ganz krank christlich war, aber halt fake. Und die haben da, die sind dann damit auch durch die Medien gegangen, weil die so irgendwie so, was weiß ich, so sehr fundamentalistische Vorstellungen der Christen so ganz überspitzt gefordert haben und darüber diskutiert haben, das muss so gemacht werden, was weiß ich, so, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber halt so Sachen, wo man sagt, ah, das ist ein Christending, so. Das lassen wir denn nicht. Und das halt so ganz krass, so wie wenn sie wirklich darüber diskutieren würden, aber das waren alles einfach nur Leute, die Spaß dran hatten, so zu tun, als würden sie darüber diskutieren, und dann ist es so durch die Medien gegangen, also von wegen, so ein ganz krasses Forum hier, wo wo die fundamentalistischen Christen unterwegs sind. Achso, das war dann auch noch fake. Das war alles fake, das war ein komplettes Fake-Forum einfach. Nee, ich habe gedacht, die hätten das geblickt und sind deswegen, weißt du, aber nee. Nee, das war von Anfang an. Die Leute drumherum haben gedacht, die meinen das ernst. Das sind bestimmt auch ein paar reingekommen, die dachten, das meinen die ernst, aber eigentlich auch gut. Der Grundkern von den Leuten hat es einfach nur zum Spaß so betrieben. Das sollten wir auch machen. Ich glaube, das ist ziemlich witzig. Ja. Dieses Bernd-Forum war auch super. Ich muss meine Schwester mal fragen. Muss man sich da anmelden? Vorname, ja. Nachname? Wenn man bei Vorname nicht Bernd eingibt, dann. Du hast dich angemeldet, aber du hießt dann einfach Bernd. Und alle hießen gleich, ja. Bernd. Aber das hatte man ein Bild? Nee. Die das wurde ist dann so, voll stressig. Das ist so wie so, auf 4chan heißen ja auch alle, ja. Anonymous. Und da heißen halt alle Bernd. Du hast dich angemeldet und dann war dein Username war Bernd. Das Bernd-Forum. Ja. Ich weiß es so gut. Die Chance ist sehr hoch. Ah ne, ich glaube nicht. Was? Ich habe gerade gedacht, die Chance ist sehr hoch, dass der Titelname Bernd wird, aber ich glaube nicht. Ah, schade. Naja. Wir sind schon wieder voll. Wir sind schon richtig durch eigentlich. Voll drüber. Dann mache ich. Wir waren vorher schon bei Musik, bei dem Mediamarkt Musik. Soll ich jetzt was erzählen? Okay. Nachdenken. Dann das. Aber ich mach's auch schnell, weil das war ein sehr schweres Thema. Oh. Das war eine ganz komische Frage, Patrick. Die war halt komisch. Doch, das war wieder wie die, was war die Frage der letzte, wo auch so schwer war? Oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Die mit der Auto und der Zeitmaschine fand ich jetzt auch nicht easy. Ja, aber das war schon. Alter, was war denn das? Du hast mir schon mal so eine Frage gestellt. Ich stell nur so geile Fragen. Ja, also ich habe es versucht zu recherchieren. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das zu recherchieren. Vor allem, weil man nur ganz viele so Altersratgeber findet im Endeffekt. Irgendwie Zentrum der Gesundheit, Apotheken, Umschau. Das sind noch gute Quellen. Von der Morgenpost gibt es was. Und so. Das finde ich so gute Quellen. Von der Bunte, Angst-Panik-Hilfe.de. Okay. Und also die Frage war ja generell, ob Nachdenken gesund ist. Und ich habe versucht zu recherchieren. Ich habe es nicht ganz hinbekommen, wie gesagt, weil es so ganz viele komische Quellen einfach waren. Deswegen habe ich für mich drüber nachgedacht, ob Nachdenken gesund ist. Und bin auf ein paar Lösungsansätze gekommen. Im Endeffekt, das Erste, was mir direkt in den Sinn gekommen ist, man sagt ja, gesunder Geist, gesunder Körper. Das ist ja so ein Sprichwort. Okay. Kennst du nicht? Nee, es fehlt mir jetzt die Fußnote, dass ich das nachlesen. Doch, ich glaube schon. Ja, das ist ein relativ gängiges Sprichwort, so gesunder Geist, gesunder Körper. Und das legt ja im Endeffekt voraus, dass Nachdenken in gewisser Weise gesund macht, wenn man halt gesund denkt, wenn man positiv denkt. Und das tut sich so ein bisschen überschneiden mit dem, was diese ganzen Altersratgeber sagen. Die sagen, wenn man positiv denkt, wenn man positiv nachdenkt, über positive Dinge nachdenkt, dann wird und bleibt man gesund, weil das gewisse Mechanismen im Gehirn fordert beziehungsweise anstößt, die dann wiederum Hormone freigeben, außer Glückshormone und so ein Zeugs, wenn man über gute Dinge nachdenkt, über positive Dinge nachdenkt. Und dann wirst du gesund, weil wenn du Glück hast, wenn du Freude hast und so, bist du eher gesund, wie wenn du schlecht drauf bist. Das ist schon mal der Grundsatz von dem Ganzen. Wo ich es auch, was eine andere Idee von mir war, ich sehe es bei mir in der Arbeit ganz viel, dass die Leute sehr viel grübeln, sehr viel nachdenken und das ist dann die andere Seite. Also die grübeln sehr viel über die Vergangenheit, über Dinge, die bei ihnen schiefgelaufen sind im Leben und was weiß ich, die zerdenken Situationen, wo sie vielleicht was anderes hätten tun können und so. Und da ist das Nachdenken auf jeden Fall nicht gesund, weil da grübelst du zu viel. Da ist alles so negativ belastet. Und da ist dann wiederum, wenn es negativ ist, macht es die Gegenreaktion von dem, was positiv bewirkt. Du fühlst dich niedergeschlagen. Das ist im Endeffekt Krankheitssymptome, die sich dann auch zur Krankheit entwickeln können. Also Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, einfach sowas, was sich ganz schnell halt auch, wenn das der Körper mal annimmt, entwickelt sich zu einer Krankheit, weil du dich halt selber schwächst irgendwo ja. und angreifbar machst, halt auch für Krankheitserreger oder ähnliches. Also so im übertragenen Sinne, sage ich mal. Das heißt, dass Nachdenken an sich sowohl krank als auch gesund hat, gesund genau, macht, genau. kommt nämlich drauf an, über was man nachdenkt. Genau. Sehr genau. Gut. Genau. Und also gesund macht Nachdenken, also wenn man das Positive und Negative mal wegnimmt, generell gesund macht Nachdenken auf jeden Fall, weil du dich halt körperlich, also geistig fit hältst, wenn du nachdenkst. Okay. Wenn du deinen Kopf ausschaltest und über nichts nachdenkst, nicht grübelst, nicht positiv denkst, nicht negativ denkst, geht auch dein Geist irgendwann zugrunde. Das ist ein Muskel, der muss trainiert bleiben, dein Gehirn. Deswegen ist Nachdenken eigentlich generell schon gesundmachend, weil du halt deinen Kopf weiterhin beschäftigt hältst, sag ich mal. So ist es, glaube ich. Das hätte ich, glaube ich, auch jetzt so gesagt, ohne zu googeln. Ja. Das klingt sehr schlüssig. Ja. Damit kann man sich seine Gedanken darüber machen. Ja. Das immer weiter spinnen. Und dann werdet ihr alle gesund, Leute. Ja. Dann kann euch der Coronavirus nichts anhaben. Stay healthy. Stay healthy. Ich habe eine Frage an dich noch. Okay. Die mir jetzt vorhin gekommen ist. Du hast ja auch schon gespoilert in der Folge. Shit. Nämlich, gibt's Dinge, die nicht ablaufbar sind? Lebensmittel? Und ist, ablaufbar? Ja. Und ist Zucker davon betroffen? Ja oder nein? Alright. Ich tippe es mir auf. Und wenn das zu einfach zu beantworten ist, dann gib ich mir so eine Liste ein bisschen, was alles... Soll ich was aufbereiten? Was nicht ablaufen kann. Kleines Schaubild, was die längste Haltbarkeit, Mindesthaltbarkeit aufweisen kann. Und nicht Dosenprodukte, sondern so, wenn es im natürlichen Habitat... Soll ich auch ein Topic über die Richtmäßigkeit von Mindesthaltbarkeitsdaten machen? Ja, bitte. Okay, sollen wir dann... Machen wir eine Sonderfolge. Machen wir eine Sonderfolge. Oh je, oh je. Okay, ich versuche es rauszufinden. Alles klar, finde ich gut. Gibt es dann für euch... Bonuspunkte. Achso. Euch gibt es in der nächsten Stunde. Ich habe gedacht, es ist schlau, immer mal wieder die Leute zu erwähnen. Apropos Bonuspunkte und Leute erwähnen. Dicken Shoutout an Lukas. Der hat mir einfach am Freitag noch 5 Screenshots geschickt von Leuten, denen das weitergeleitet hat, unseren Podcast. Hallo vielleicht an dieser Stelle an die Leute, die uns neu eingeschaltet haben. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst, ein Kommi, die Glocke aktiviert, abonniert, Daumen nach oben. Alles drückt, was in irgendeiner Farbe zum was Ball. Ihr drücken könnt. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die Lizzie hat es auch heute am Mittwoch auf Instagram gepostet. Sehr gut, das freut uns. Ja, vielen Dank auch an dieser Stelle. Empfehlt uns weiter. Sehr schön. Ihr macht es, glaube ich, schon ganz richtig. Sagt es allen weiter. Ruft es in jedes Haus hinein. Komm, sagt es allen weiter. Wir Carsten und Gruß. Legt euch ein. Sehr schön. Das ist unser neuer Jingle. Aber auch so schlecht wie gerade. Und wenn die Folge so anfangen würde, ich würde direkt ausschalten. Ja, ich glaube es. Oh, was ist das denn? Auf was habe ich mich da eingelassen? Und tschüss. Okay. Ja. Und was machen wir weiter? Mit dem Album noch schon. Album. Was machen wir weiter? Ja, ich hatte gerade... Wir sind so kurz vorm Ende, mein Freund. Alter. Ich sehe es von hier. Ja, schneid mal die Hälfte weg, ja. Dann passt wieder. Das interessiert niemand, was wir da am Anfang gequatscht haben. der Künstler war der gute Herr Marjan. Marjan. M-A-J-A-N. Alles groß. Aus Sturgelt. Sturgelt. Glaube ich, oder Böblinge, irgendwie so etwas da. Tuttlinge. Schwabeländle. Tübinge, Esslinge, Reutlinge. Einer von unseren Jungs. Baggene. Sagt man das so? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Der Gute ist, glaube ich, 19 Jahre alt ist. Sagt er in einem Lied, ja. 19 Jahre alt. Sagt er in einem Lied, da müssten wir jetzt wissen, von wann das Lied 1, war. 1,9 ist meine Zahl. Der ist von 2019. Also der war 2019. Das ist ein 2000er, Alter. Wie einfach ist bitte, wenn du 2000er geboren bist. Du musst dich nie an dein Alter erinnern. Das ist perfekt. Das ist immer so, oh, was haben wir? 2037. Ich bin 37 wahrscheinlich gerade. Oder 36. War wahrscheinlich eher schon 7, wenn du am 1.1.2000 Geburtstag hast, Alter. Da war ich immer dein Geburtstag. Das sieht aber falsch aus. Ja, das ist auch das, was die meisten Flüchtlinge in ihrem Pass drinstehen. Das ist wie, wenn man geschrieben hätte, die Zugspitze ist 3000 Meter hoch. Die ist, glaube anscheinend wirklich genauso hoch. Aber man hat halt 2957 geschrieben. Das wird jeder hinterfragen. Das ist so weit 3000. Was für 3000? Mess doch mal richtig doch jetzt. Da oben. Jetzt geh ich nochmal in Luft, du. Kerle. Sag mal. Wer ist der? Mayan. War kompliziert, weil es war dieses Mal eigentlich gar kein Album. Es waren 5 einzelne Singles. Und du hattest 5 andere Singles, 5 einzelne Singles. Ich hatte eine andere. Eine davon war anders? Eigentlich hattest du eine andere. Nee, ich habe die 5 Top-Tracks genommen. Du hast dich nett an den Screenshot gehalten. 1, 2, 3, 4. Ja, okay, ich habe den 6. Top-Track. Aber ich glaube, dass ich alle gehört habe, weil das läuft dann nacheinander runter. Ja, werden wir auch. Und dann kommt irgendwann G-Frills von Sia. Ich habe bis Mad gehört. Okay. Also ich habe das hier in der Top-Titel. Ich habe das nirgends hinzugefügt. Ja, du machst es immer so. Das mache ich nicht so. Nee, ich gehe da gar kein Risiko ein. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich es nicht rausschmeißen. Ja, wenn es mir gefällt, hole ich es rein. Sehr viel Aufwand auf jeden Fall. Ich spare mir einen Arbeitsschritt. Ja, sehr gut. Ja. Außer die 10 Arbeitsschritte, damit du jedes Mal dahin navigierst, um es anzuhören. Aber das ist unwichtig an dieser Stelle. Okay. Gehen wir es chronologisch durch. Was ist chronologisch? Ja, von oben nach unten. Das ist nicht chronologisch. So wie wir es gehört haben. Okay, was ist der erste Track? 1975. Mit dem guten Grau. Carlo. Carlo war dabei, ich habe am Anfang gar nicht erkannt, dass es der Carlo ist. Ach doch. Ja, ich kenne halt noch den alten Carlo, wo er noch... Ich bin der Typ mit der Maske, der immer mal rappt. Mit Raub. Raub. Ich mache Raub. Das ist auch gute Musik, wa? Noch Pop. Aber jetzt ist es anders. Raub, das ist ein dummes Wort. Aber er hat es gemacht. Aber das... Ich finde, das geht schon in Richtung seiner alten Sachen ein bisschen. Das 1975 geht in Richtung von dem Raob-Zeug. Finde ich. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Weil das so ein Sing-Sang-Rap ist. Aber der erste ist der Crow. Nee. Oh Gott. Der zweite ist der Crow. Nee. Doch. Echt jetzt? Ja, es ist Mayan, Crow, Mayan. Ah ja, okay. Ich habe gedacht, zum Schluss, das habe ich nicht gewusst. Der Rap-Part am Schluss ist Mayan. Okay. Das hat mich, glaube ich, verwirrt. Naja, das kann gut sein. Wie das vielleicht von Anfang an ist. Und dann habe ich gedacht, das ist ein anderer. Und dann kommt er nur zwischendrin. Nee, aber dafür, also, oh, jetzt habe ich es gedrückt. Ich finde es ein gutes Lied. Ich finde es auch gut. Ich finde den Rap-Part am stärksten. Das ist das einzige Lied, wo ich schon gekannt habe. Ja, Dito. Ich habe vorher mal in einem anderen Podcast empfohlen bekommen, habe es mir angehört, habe gedacht, oh, ganz gut. Nicht richtig gut, es ist ganz gut. Das ist alles ganz in Ordnung. Und nicht scheiße, deswegen kann man schon hören. Kann es anhören auf jeden Fall. Da habe ich, glaube ich, sogar einfach drin gelassen. Aber ich glaube eher, weil es verschollen ist, nicht weil ich es mega oft angehört habe. Okay. Ja, und so zieht sich's eigentlich bei jedem Lied durch, finde ich. Finde ich? Ja. Ich finde es variiert ziemlich. Da kommt dann ein so ein Lied mit so einem Deep House-artigen Beat. Das ist das Mad, aber. Nee, doch. Nee, dann hat er mehrere. Safe war das ist Mad. Vielleicht war das das, was du nicht gehört hast. Tag ein, Tag aus. Das ist jetzt blöd, wenn ich hier rumrätseln müssen. Ich hab nie da. Wenn Alben sind um einiges einfacher zu hören. Alles viel einfacher. Da kann man sich nämlich auch Zahlen merken, das fehlt alles komplett. Also was für mich rausgestochen hat, war auf jeden Fall bei 124 bpm.mp3. Guter Titel. Der Rap-Part wieder. Ja. Den fand ich nice. Mit dem, ein Gangster ist kein Gangster, nur weil ein bisschen dealt. Eine Bitch ist keine Bitch, nur weil sie gerne fickt. Den fand ich ganz cool. Weil der auch so schnell war. Ja. Weil bei den anderen Liedern, das ist immer so ein bisschen langsam, immer so Sing-Sang, Ray-Up. Wahrscheinlich eher so Ed Sheeran, das Ding. Und bei dem ist halt wirklich Rap. Ich habe auch gedacht, das ist alles Rap, aber war es ja eigentlich gar nicht. War immer nur so. War eher weniger. Ja. Was ist das? Ah, oh, da tut man sich so schwer. Welches fand ich am besten? Welches Lied? Ich fand 124 BPM am besten. Ja. Welches fand ich am schwächsten? Ich glaube... Nie da oder Tag ein, Tag aus? Eins von deinen beiden. Ich fand, das geht mir gut, nicht so gut. Doch, das fand ich gut. Das hat mich so ein bisschen an so Finn Kliman und so erinnert, weil das so mit der Stimme auch eskaliert und so ein bisschen schreit und so, ein bisschen mehr Dynamik drin hat. Hat mir ganz gut gefallen an dem Lied. Und dass der Dings so ein bisschen mitreißend ist, weil der immer auch ruhig wird, der Beat. Und dann, das geht mir. So könnt ihr euch das Lied ungefähr vorstellen. Genau, so geht's. War ein sehr präziser Eindruck von dem Lied an der Stelle. Wie viele Chips, frisch Chips, würde ich geben für das Album? Ich habe sie vorher überlegt. Da habe ich erst so gedacht, ja, eine solide 5 ist eigentlich gerechtfertigt. Von? Von 10. Ui, schau mal, mittig. Ey. Das ist sehr mittig, ja. Sehr ausgeglichen. Weil ich habe mir überlegt, so, wenn es jetzt auf Shuffle kommen würde, würde ich mich, glaube ich, nicht brutal drüber freuen über das Lied. Deswegen fehlt da noch ganz schön viel, sehr viel Luft Shuffle nach oben. Habe ich es vorher so zweimal hintereinander gehört, hat es mir eigentlich besser gefallen. Also ich könnte vielleicht maximal auf eine 6 hochgehen, aber ich glaube, ich entscheide mich dann doch für die goldene Mitte. 5,5 ist meine finale Score. Was sagst du? Was suchst du, Nutella? Ich würde auch so in die Richtung tendieren. 5,378. Eher 5,666 Periode 6. Oh, sehr gut. Ja, so in die Richtung. So. Also, ich finde es nicht schlecht. Es gibt keinen Rant wie sonst an meiner Stelle, wo ich irgendwas hasse. Aber es zieht mir kommt auch nicht rein. Es zieht mir jetzt auch nicht die Wurst vom Brot, wie man so schön sagt. Schwabelindli. Also, weißt du, es ist halt irgendwo etwas Normales. Aber muss auch geben, glaube ich. Muss auch geben. Muss also auch den Durchschnitt geben. Dass andere Leute richtig geil finden, ich. Boah. Wenn ihr der Kro mögt, dann mögt ihr das wahrscheinlich. Mögt ihr das vielleicht auch, deswegen checkt's mal ab, wenn ich so. Bestimmt auch einer aus Crow seiner Crew irgendwie, den er groß gemacht hat. Ist. Ja, manchmal so Logos unten dran, ich glaube, die habe ich schon mal irgendwo bei dem gesehen. Ja. Crow. Als nächstes dürfen wir von der. Haben wir was bekommen? Empfohlen, das Album Changes heißt es, glaube ich. Das neue von. Changes. Christina Changes. Nicht von Tupac, so, sondern von Justin Biebers neues Album. Kam letzten Freitag raus. JB. Habe ich mir, glaube ich, schon einmal angehört. Never say never. Never say never. Never say never. Baby. Baby. Jamona. Hihi. Ja, bin ich hyped, glaube ich. Ja, ich auch. Wie heißt's? Changes, Changes. Glaube ich. Das ist so ein rotes Cover. Machen jetzt alle rote Cover. Eminem hat auch schon ein neues, aber mit einem roten Cover. Eminem? Also, ich fand das neu. So grottig. Aber dann müsst ihr uns das immer schicken. So, ich fand das so grottig, das Album. Ich habe versucht, mich reinzuhören, ich habe es nicht hinbekommen. Oh, ich finde Eminem, ich weiß nicht, der ist drüber über seinem Zenit. Der ist so krass unterwegs, glaub. Dass es gar keinen Bock mehr macht, das so zu hören. Irgendwie, das so viel Technik und so und viele Wörter genau, und alles so schnell. Oh, das ist so, nee. Ich will es in Spannungsmusik hören, dann kommt wenn die Sprache nicht sprichst, dann ist es einfach nur so ein Kauderwelsch in deinem Ohr. Was kommt da gerade bei mir an? Nee, also fand ich echt richtig grottig, das Album. Aber ich fand, einen Track gab's, den fand ich gut, weil da Post Malone dabei. Nee, weil da Saftwelt. Saftwelt. Saftwelt. Saftwelt. Rest in Peace. Juice WRLD war mit auf dem Track drauf, hat die Hook gesungen. Den fand ich, da fand ich halt die Hook geil, weil ich Juice WRLD nice fand. Aber ansonsten, Eminem ist, glaube ich, wirklich drüber einfach. Der hätte bei seinem 8 Mile Erfolg bleiben sollen. Da war er ganz geil, da hat er gute Mucke gemacht, aber ich finde, also die letzten Sachen von Eminem, dieses komische Freestyle-Video aus dem Parkhaus. Das kenne ich glaube gar nicht. Es gibt ja auch die Verschwörungstheorie, dass Eminem schon tot ist. Oh. Dass der bei einem Autounfall oder so gestorben ist, weil es tatsächlich Newsberichte gab, dass Eminem bei einem Autounfall umgekommen ist, die dann verschwunden sind, gelöscht wurden, dementiert wurden. Und aber seit diesen Berichten sieht Eminem anscheinend anders aus. Und seit denen hat er einen Vollbart, um irgendwie einen anderen Kieferverlauf oder so zu verstecken. Das ist sehr interessant. Das ist eine gute Verschwörungstheorie. Ich habe da richtig reingelesen. So. Sehr gut. Ja, das ist auch verrückt. Du hast ja gesagt, mit dem Juice WRLD, das ist ja verrückt. Da werden jetzt gerade im Internet, gibt es glaube ich, 5 Gigabyte Lieder von dem Kerle, wo du einfach suchen kannst, wo nicht veröffentlicht ist. Und deswegen kann man glauben, also generell haben Musiker so viel Musik produziert, die sie nicht veröffentlicht haben, dass du das einfach noch richtig ausbeuten kannst. Das ist wie bei XXX oder Lil Peep. Da kam einfach nach dem Tod, kam jetzt, glaube ich, von beiden Künstlern schon irgendwie 2 Alben raus oder so. So verrückt. Und die haben davor, haben sie so 3 gemacht und sind jetzt seit einem Jahr tot und jetzt kommen also so der doppelte Output im Endeffekt, weil die das halt alles irgendwann mal aufgenommen haben, aber halt scheiße fanden. Und jetzt können sie jetzt nicht mehr sagen, ich finde es scheiße, jetzt hauen die Leute halt raus. So. Einer hat das Recht, das zu machen. Oder also die Eltern halt irgendwie, die sagen, ja, mach weiter. Ah, mehr Geld wäre schon nicht schlecht. So, warum? Da hat er nur was. Der hat auch hier noch so da bestimmt Stink Lidl aufgenommen. Ja, wenn ihr Fans seid, dann checkt es mal ab. Im Internet kursiert richtig viel Zeug. Ja. Ob ihr es runterladet oder nicht, müsst ihr mit eurem Gewissen vereinbaren. So, jetzt müssen wir Full Ego Evening machen hier. Dann würde ich sagen, weil du das letzte Woche so schön gemacht hast, kriegst du nochmal die abschließenden Worte. Was habe ich denn da gemacht? Du hast den Leuten so gesagt, so, ah, schöne ach Woche so, und so. Achso, ja. Das ist eigentlich ganz nett. Ey, yo. Soll ich das nochmal machen, Leute? Das wäre schön. Dann verabschiedest du dich jetzt noch schön. Leute, macht's gut. Liked uns auf Instagram. Wir sehen uns, wir hören uns. Ihr hört uns. Nächste Woche. Da müssen wir schon sehr präzise bleiben. Ciao. Ja, ich wünsche euch einen guten Sofa am Wochenende. Wenn ihr saufen geht, ist Karneval. Karneval ist angesagt. Da kann man sich verkleiden. Da kann man schöne Sachen machen, ein bisschen rumtanzen, ein bisschen auf den Umzug gehen oder sonst was machen. Treibt es nicht so bunt. Bei Karneval entstehen viele ungewollte Kinder. Macht er das nur mit Verhütung, wenn er das macht. Seid vorsichtig, gell? Ihr wisst Bescheid. Aber ansonsten, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Es läuft noch. Es läuft noch. Es läuft noch.